1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Freitagnacht und das ist ja immer eine freie und offene Themennacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Also ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0800 220 50 50. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Heide. Hallo Heide. Hallo Domian. Und du bist 68 Jahre alt. So ist es, ja. Herzlich willkommen. Danke. Um was geht's? Das letzte, was ich gesehen habe, war Felix. Felix? Ja. Danach kam ich nicht mehr dazu. Ach so, verstehe. Um was geht's denn? Es geht um den Titel, den du hattest, auf eigener Kraft sich aus der geschafft. Totalen... Aus eigener Kraft geschafft, ja. Geschafft, genau. Genau, ja. Ja, darum geht es. Du hast mein etwas Problem war Alkohol oder ist Alkohol. Dein Problem war oder ist Alkohol? Warst ja, du? Der Arzt sagt, ist Alkohol. Ich sage war. Also es betrifft dich? Du warst, ja. Du meinst, du warst Alkoholikerin? Ich bin, das weiß ich. Du bist ja. Alkoholikerin? Jawohl, jawohl. Erzähl mal ein bisschen so, warum du das denkst und was war früher? Ja, das ist ganz klar. Also ich bin zusammengebrochen mit, ich weiß nicht wie viel Promille. Wann war total. Das? Ich habe ungefähr... Wann war das? Damit ich es ein bisschen einordne. Das ist genau gewesen am 8.12.2006. Das war auch mein letzter Schluck Alkohol an diesem 2006. Tag. Wie viel hast du denn früher getrunken? Zum Schluss, gegen Ende, zwischen 8 und 10 Flaschen Wein. 8 und 10 Flaschen Wein am Tag? Ehrlich? Über 24 Stunden, ja. 8 bis 10 Flaschen Wein? Ja. Ich bin bei einer Flasche schon völlig knülle. Ich bin nie besoffen gewesen. 8 bis 10 Flaschen Wein. Rotwein? Gemischt Rot und Weiß, beides. Habe auch gerne mal ein Prosecco getrunken. Das ist ja krass. Und ja. Wie lange in Zeitraum lief das so? 25 Jahre. Nicht ganz, aber fast 25 Jahre. Am Anfang ein bisschen weniger sicherlich? Ja, ganz wenig, ganz wenig. Und dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer wurde mehr? Wurde immer mehr, ja. Mein Mann hat auch gerne mal einen Schluck getrunken. Der hat mit Vorliebe Weizenbier getrunken und so. Mhm. Kam das... Hast du hat immer? Hat eigentlich angefangen, ein bisschen krasser zu entwickeln in dem Moment, als ich merkte, ich war in der glücklichen Lage für meine Kinder, 2 Kinder habe ich, ja. Zu Hause zu bleiben, mein Mann hat genug verdient. Und als sie dann anfingen, so ein bisschen flügge zu werden, da war bei mir so ein bisschen eine Leere. Mhm, und dann ging es los? Ja, dann ging es so langsam. Es hat sich langsam. Und hast du immer Wein getrunken oder gab es auch noch andere Sachen Nein, zusätzlich? Ich habe nur Wein getrunken. Nur? Ich habe keinen Schnaps getrunken. Ich habe mal zwischendurch eine Phase mit Bier gehabt, aber das war nicht mein Ding. Also der Wein war es. Was war das genau für ein Zusammenbruch im Jahre 2006? Ein totaler Zusammenbruch. Was heißt das? Ich bin nach über 24 Stunden im Haus alleine gefunden worden von einem Nachbarn. Ja. War bewusstlos, ja, die haben mich 2 Tage später praktisch gefunden. Am 8. bin ich zusammengebrochen, am 8. Dezember. Ja. Und dann hat man mich natürlich ins Krankenhaus geschafft und ich habe also von diesem daran keine Erinnerung, überhaupt keine. Ja. Ich weiß nur aus dem Krankenbericht, dass man für mich nichts mehr gegeben hat. Also, ich wurde 4-mal im Ganzen reanimiert. Ja. Also, hab dann, wie das so schön heißt im Bericht, entzyklisch reagiert. Ja. Und dann wurde eine Therapie eingeleitet. Was das war, so kurzfristig mit Medikamenten. Ich kam nach knapp 14 Tagen in die Reha. Mhm. Das weiß ich aber alles nicht aus eigener Erinnerung. Ach, selbst die Reha weißt du nicht mehr? Nein, nein. Nee. Und die Reha war bereits, wie ich im Nachhinein den Arztberichten entnommen habe, eine Geriatrie. Mhm. Und als ich aus der Reha entlassen wurde... Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? Das fängt an so um den 15. Januar 2007. Ja, zeitlich sagt mir das jetzt nichts. Ja, das ist also praktisch, im Dezember habe ich aufgehört zu trinken und es waren knapp 4 Wochen. 4 Wochen? Ja, also sagen wir 4 Wochen. Mhm. Und das sind bruchstückhafte Erinnerungen. Ich habe in Dreieichenhain, das heißt, haben meine Kinder und meine Schwiegersöhne gemacht, in der Zwischenzeit mein Haus verkauft. Ich bin in eine Wohnung gezogen in Offenbach, in betreutes Wohnen. Mhm. Habe eine sehr schöne Wohnung, fühle mich sehr wohl mittlerweile hier. Als du dann zur aus Besinnung... Der Reha. Aus der Reha kamst, als du wieder zur Besinnung kamst. Ja, genau. Also aus der Reha hattest du kapiert, dass du gerade dem Tod von der Schippe gesprungen warst. Ja, Ja, aber wirklich. Und das war dann, das hat dich dann so aufgerüttelt, dass du gesagt hast, hier ist das Schluss. Ja. Vorher, lass mich nochmal ein paar Fragen vorher stellen. Ja. Du hast vorher alleine mit deinem Mann gelebt. Nicht ganz. Mein Mann starb 2000 an Krebs. Ach so. Er war 53 Jahre alt. War das vielleicht auch noch zusätzlich dass du verstärkt noch mehr getrunken hast, ja. Aber ich hatte dann noch das große Glück, wirklich das wirklich große Glück, habe im Jahr 2001 einen Mann kennengelernt, das war meine große Liebe. Und der verstarb mir 2005 an Krebs. Also ein doppeltes großes Unglück. Dann war es aus. Wie viele Kinder hast du? Zwei. Die Kinder haben doch mitbekommen, wie schlecht es um die Mutter gestanden hat. Haben die dich damals versucht wachzurütteln? Sie haben versucht, mich zu einer Entziehungskur zu überreden. Das klappte nicht. Mutter war stur. Bin ja nicht krank. Ja, das war für dich fast schon eine Beleidigung wahrscheinlich, wenn man gesagt hätte, du bist Alkoholikerin. Ich habe mir schon, ich bin schon gemerkt, dass sie sich Gedanken machen. Aber sie haben auch in der Zeit, wo ich im Krankenhaus lag, zum Teil Nachtwache gehalten. Also. Ja. Aber in der Zeit, als du richtig gesoffen hast, haben die Kinder dich nicht erreicht. Doch, waren da, sie haben das gesehen. Nee, ja schon, ich meine im Sinne, dass sie dich innerlich erreicht haben, um dich wachzurütteln. Das ging nicht. Nein, das ging nicht. Mhm. Da kam vielleicht auch noch ein kleines bisschen der Mann dazwischen, der plötzlich in meinem Leben eine Rolle spielte. Was da jetzt im Einzelnen meinen Kindern vorgeht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es dir nicht sagen. Der Mann, der dann auch verstorben ist, oder welcher Mann? Ja. So, das war alles im Jahre 2006, jetzt haben wir 2009. Wie geht es dir heute? Es geht mir gut. Du trinkst nicht mehr? Keinen Schluck mehr. Du hast gerade am Anfang so was Kryptisches gesagt, wer sagt, du bist noch... Der Arzt, der Mediziner sagt, ich sei noch Alkoholiker. Ja, man sagt das ja, wenn jemand einmal Alkoholiker war, ist das immer, also von der Bezeichnung her so. Genau. Und da habe ich so ein bisschen etwas dagegen. Okay. Weil ich nicht sage, das ist Krankheit, das ist eine Krankheit, sondern es war mein eigener Verstand, der das zugelassen hat. Ah ja. Und ich habe es auch nur mit meinem eigenen Verstand wieder geschafft, da rauszukommen. Gab es denn in den letzten Jahren mal Momente, wo du fast wieder schwach geworden wärst? Nein, seltsamerweise nicht. Und du bist ganz rigoros, du nimmst auch keine Praline mit Schnaps drin? Nein, das geht so weit, ich hatte das vorhin dem Christian schon gesagt, also der Arzt achtet peinlichst drauf, dass selbst in harmlosen Medikamenten, wo du es gar nicht vermutest, dass die sich in Alkohol besser lösen lassen als in was anderem, und da achtet er aber peinlichst drauf. Welche, wenn man so lange so massiv trinkt, und ich sage es nochmal, säuft, muss man ja fast sagen. Ja, kannst du so sagen. Dann hat das doch Folgeschäden für den Körper. Welche Folgeschäden hast du? Ich habe also eine kaputte Leber, von der ich erstaunlicherweise erfahren habe, dass sie so ein bisschen anfängt wieder zu wachsen. Mhm. So ein ganz Wundertier, aber auf jeden Fall ist es so. Meine Nieren sind ziemlich stark geschädigt. Ja. Und ich habe mir, und das lässt sich nicht reparieren, Zellen im Kleinhirn abgesoffen. Zellen im Kleinhirn? Ja. Wie merkt man das? Ich konnte, nachdem ich aus der Reha entlassen wurde, nicht lesen, nicht schreiben, nicht laufen, nicht rechnen, gar nichts. Ich konnte überhaupt nichts mehr. Lag das vielleicht auch an dem komatösen Zustand, in dem du gewesen warst? Das kann sein, ja. Aber das geht heute wieder so einigermaßen. Das geht alles, ja. Ich habe meine gewissen Schäden, also ich glaube, das kann aber kein Arzt so richtig fassen, dass Nerven auch natürlich kaputt gemacht wurden. Ja. Und da reagiere ich zum Teil mit sehr starken Schmerzen. Ja. Ich bekomme mittlerweile mit großer Angst von mir im Hintergrund ein Morphin, bei dem aber ausdrücklich draufsteht, dass es nicht abhängig macht. Achso, du bekommst das Morphin gegen die Schmerzen. Der Schmerzen, Wo werden die Schmerzen verursacht? Die Schmerzen sind in den Gelenken zum Teil, also in den Knochen, der Wirbelsäule, Knie, Hüften, Schulter. Verstehe, auch das sind Nachfolgeschäden des Alkoholismus. Ja. Wenn du heute mit deinen 68 Jahren die Zeit zurück überdenkst, in der du so viel getrunken hast, wie bewertest du das im Nachhinein? Schrecklich. Das war das Schlimmste, was ich überhaupt je getan habe. Ich würde viel drum geben, könnte ich so ein Geschehen machen. Ja. Ist das so ein Gefühl, dass du immer denkst, ich habe so viel Lebenszeit verschenkt? Ja. Aber was für ein Schutzengel du hattest, dass du nicht gestorben bist, dass du nochmal eine Chance bekommen hast. Ja. Ne, so muss man es ja auch sehen. Das war nicht die erste, die ich in meinem Leben bekommen habe. Ich habe noch mehr Chancen bekommen in meinem Leben. Ich bin auch danach, nachdem ich also trocken war, hier noch dreimal ziemlich massiv zusammengebrochen. Das lag einmal an Medikamenten. Und dann, ja, so nur an Medikamenten eigentlich. Heide, ich bin sicher, traurigerweise, dass uns bestimmt auch einige oder sogar viele Alkoholiker zuschauen und zuhören, denen es vielleicht auch ziemlich schlecht schon geht. Was würdest du denen sagen? Dass es geht. Dass man da rauskommt, wenn man will. Man muss verdammt viel Mut haben. Und Entschlossenheit. Und das nicht loslassen. Dieses Ziel nicht mehr aus den Augen lassen. Weil die Alternative bedeutet? Also wieder Alkohol. Tod. Sofort, ja, natürlich. Ja. Letztendlich, ja. Ja, ja. Ich will noch ein bisschen leben. Ja, das seid ihr wirklich gegönnt. Hast du mittlerweile wieder einen Partner gefunden? Nein, das nicht. Ich habe guten Bekannten, also Partner kann man es nicht nennen, das ist ein Mann mit 83 Jahren, aber wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ja, also eine Freundschaft. Und ich eine Freundschaft, eine ganz feste Freundschaft, also eine fundierte Freundschaft mittlerweile. Ja, das ist und auch meine, Arbeit, also was ich mir jetzt für die Zukunft vorgenommen habe, nachdem ich die Prüfung, in Anführungszeichen Prüfung bestanden habe, ich werde mich ehrenamtlich in der Hospizarbeit verdingen. Sehr gut, Respekt. Sehr sinnvolle Arbeit und auch mit deinen Lebenserfahrungen kannst du sicherlich da sehr gut helfen. Ich bin von Beruf Sozialarbeiterin, habe selbst, wie gesagt, zwei Menschen zum Tod begleitet, die also dem Tod geweiht waren. Ja. Und ich denke, dass ich da noch was geben kann. Sehr gute Einstellung. Heide, es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich freue mich, dass du das geschafft hast. Zu dir habe ich einen Weg gefunden, würde ich nur auch einen von meinen Kindern finden. Bitte? Ich sag, zu dir habe ich jetzt endlich nach vielen Versuchen den Weg gefunden, aber ich würde mir so wünschen, einen von meinen Kindern zu finden. Und da kommt die Post, die kommt Annahme verweigert zurück. Ich habe keine Chance. Das hatte ich gar nicht. Ich dachte, du hast gerade gesagt, die Kinder hätten an deinem Bett gewacht, als du krank warst. Ja, das haben sie wohl getan in der Zeit. Ach so, und danach ist der Kontakt abgebrochen? Das ist erst hier abgebrochen, nachdem ich schon hier gewohnt habe. Warum? Ja, weil sie das irgendwie, ich weiß es nicht, sie glauben nicht, dass ich keinen Rückfall bekomme und... Sie waren dann auch mit meinem Leben vielleicht nicht so einverstanden. Aber Sie müssen doch hochglücklich sein, dass die Mutter lebt und dass du einen guten Weg eingeschlagen hast. Das ist ja das, Domian, was ich auch nicht verstehe, trotz all des Verstandes, den ich besitze, den man mir mitgegeben hat. Zwei Kinder, ne, sagst du? Ja, zwei. Wie alt sind die jetzt heute? Die eine ist 34, die andere ist 31. Und beide haben Kinder. Das heißt, du bist Oma und hast keinen Kontakt zu deinen Enkeln? So ist das. Ich kenne eigentlich nur das eine, das Älteste. Und die wohnen auch noch in deiner Umgebung? Ja, ich wohne in Offenbach und das eine Mädel wohnt in Urbach, das andere in Kelkheim. Das ist ein Katzensprung. Das ist aber eine traurige Geschichte. Ja, das ist traurig, das stimmt. Und die Post, du schickst denen die Post und die machen die gar nicht auf? Nein, die kommt also mit ihrer Handschrift draufgeschrieben, Annahme verweigert und an Absender zurück. Wie kann man denn so drauf sein? Wie kann man denn so hart sein? Kann ich das, möchte ich üben. Aber hast du irgendeine Vorstellung, warum die das machen? Warum? Nee, ich habe keine. Die wachen an deinem quasi an deinem Totenbett damals schon und dann, als du es endlich geschafft hast, lassen sie dich alleine. Ja. Vielleicht haben sie es nie verkostet. Weißt du, die haben ja auch einen Moment gebraucht, bis sie dann so weit waren, dass sie kapiert haben, was passiert war. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das für die eine ganz schlimme Zeit vorher war, als du getrunken hast. Ja, alles, auch. Ja, alles anerkannt. Aber ganz vorne und ganz oben steht doch, dass du es geschafft hast und dass du lebst. Ja. Mensch, Heide, dann wünsche ich dir das aber wirklich von ganzem Herzen, dass der Kontakt zu den Kindern und zu den Enkeln kommt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich so heute anfangen würde, wenn sie vor der Tür stehen würde. Ich weiß es wirklich nicht. Das geht ja schon über ein Jahr, dass ich mich damit quäle und das kriege ich auch nicht los. Damit muss ich leben. Ich wünsche es dir von Herzen. Preis, den ich bezahle. Ja, aber dennoch wünsche ich es dir vom Herzen, dass sich das fügt alles. Ja, und was ich mir wünsche für das Gespräch mit dir, dass andere es gehört haben. Da kannst du sicher sein, dass ganz viele das gehört haben. Das, also man muss es wollen und man kann es. Man kann es wirklich. Sehr gut. So unwahrscheinlich, wie es klingen mag. Und jeder Arzt ist vorsichtig und sagt nein und nein und Vorsicht und danke es für geht. Danke es für geht. Ja, liebe Heide, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Dennis, stimmt das? Ja, richtig. Dennis. Ja, genau. Dennis. Ach, ein Mann. Genau. Das ist immer so ein Name, da bin ich immer am... Also Dennis, 21. Genau. Dennis, um was geht's denn? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Sucht ist oder nicht, was ich habe. Ich fahre stundenlang mit dem Linienbus durch die Gegend. Du fährst stundenlang mit dem Linienbus durch die Gegend? Ja. Weißt du was, ich bin gerade etwas am Stutzen, weil ich... Ja, das glaube ich. Nee, nein, weißt du warum? Weil ich glaube, ich meine mich zu erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich schon mal einen Anrufer, der sowas Ähnliches macht. Ich meine mich zu Ende, ich bin aber nicht ganz sicher. Mhm. Aber erzähl einfach mal, du fährst stundenlang mit dem Linienbus durch die Gegend. Ja. Jeden Tag? Ja, kann man so sagen. Wie viel Stunden? Ja, zwischen 6 und 8 Stunden. Zwischen 6? Mal von morgens an, von 3 Uhr bis abends in die Nacht hinein. Das kostet doch eine ganze Menge Kohle. Ja, ich habe halt ein Monatsticket. Achso, dann kannst du so da bei euch so fahren, genau, wo, in so meiner viel Gegend. Und so lange du willst. Genau. Wie lange läuft das schon so? Ja, gute 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Du bist 21? Ja. Du fährst seit 10 Jahren fast jeden Tag mehrere Stunden Bus, einfach so zum Spaß? Ja, das hat echt schon in der Schulzeit angefangen. Aber da warst du damals Kind, das müssen deine Eltern noch mitbekommen haben. Ja, ja, haben die auch. Ja, und was haben die gesagt? Ja, die waren halt nicht so begeistert. Warum machst du das denn? Weil es mich interessiert und weil es Spaß macht. Weil was interessiert dich denn daran? Moment, was interessiert dich denn daran? Du fährst ja, du kennst wahrscheinlich diese Strecken in und in auswendig. Ja. Was interessiert dich daran? Ja, das Mitfahren mit den anderen Leuten, die einsteigen, zum Beispiel mit den Älteren. Wenn die mit Rollstuhl unterwegs sind, helfe ich denen mit den, beim Ein- und Aussteigen. Oder wenn die schweres Gepäck haben, trage ich denen die in den Bus rein und raus. Ja, das ist ja schon mal sehr nett von dir. Ja, das heißt, du das kommst, sagen die auch. Du kommst auch mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Und die Busfahrer müssen dich doch dann alle kennen schon in deiner Gegend. Ich kenne quasi eine ganze Firma, ja. Du kannst die, eine ganze Firma. Du kennst die ganze Firma. Darf ich mal fragen, aus welcher Gegend du anrufst oder aus welcher Stadt? Ja, aus Erkrath. Aus wo? Erkrath. Hinter Düsseldorf. Ach so, ah ja. Hm. Das außerhalb Düsseldorf. Ja. So, das, du sagst, das interessiert dich, also mit den Leuten, ja, in Kontakt zu kommen. Ist es vielleicht auch eine Langeweile und nichts an, dass du nichts anzufangen weißt sonst so mit deiner Zeit? Weiß ich nicht so. Mich hat halt damals ein Fahrer angesprochen. Das hat halt mich interessiert. Bin dann halt immer wieder zu ihm hingekommen, mitgefahren, habe ich natürlich andere Fahrer kennengelernt, ja, und andere Linien. Ich habe auch dann teilweise Linieneinweisungen gemacht, das heißt, wenn neue Fahrer kamen, habe ich denen meine Nummer gegeben, die haben mich dann angerufen, ich habe dann denen die Linien gezeigt, ja. Habe dafür ein bisschen Taschengeld bekommen. Hör mal, du bist doch die, das ist die optimale Voraussetzung, warum wirst du nicht Busfahrer vom Beruf? Will ich ja auch. Aber? Aber ich bin halt leider Hartz-IV-Empfänger, weil mein Schullauf nicht so richtig funktionierte. Ja. Weil da Schwierigkeiten waren. Ja, da kann man doch und was machen. Du bist ja erst 21. Ja, ich bin halt Hartz-IV-Empfänger. Ja, und? Dann habe ich den halt gefragt, weil ich das Alter auch mittlerweile erreicht habe, weil Busfahren darf man erst mit 21. Genau, ja. Und haben die dann gesagt, ich habe halt nachgefragt, ob die mir den zahlen. Da haben die gesagt, das ja. Mhm. Ich müsste halt zum ärztlichen Dienst. Ja. Und dann könnten wir weiter drüber reden. Also du meinst mit Zahlen, dass die den Führerschein bezahlen? Genau. Ja. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, aber wie es dann soweit war, dass ich den Termin hatte, hieß es dann, nee, das geht doch nicht, weil ich 2 bis 3 Jahre am Stück gearbeitet hätte haben müssen. Und das habe ich leider nicht. Ach, was ist denn das wieder für ein formaler Kack? Ja, das ist halt, Mann. Entschuldigung, Beamten halt. Aber hallo, also einen engagierteren Typ als ich können die sich doch gar nicht wünschen. Und jemand, der sich besser auskennt wahrscheinlich als du. Naja. Ich werde ja auch schon als Navigationssystem bezeichnet. Ja. Dieser TomTom, die Marke halt. Aber nochmal, etwas ernsthafter. Wenn du das so viele Jahre machst, ja, hast du viel Schule auch geschwänzt für das Busfahren? Ehrlich zu sein, ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Was für einen Schulabschluss hast du denn? Ich habe eigentlich einen Hauptschulabschluss, aber den habe ich nachgeholt. Ne, das ist ja egal. Du hast aber einen Hauptschulabschluss. Ja. Und warum hast du danach nicht irgendwie versucht, eine Lehre zu machen? Ich hatte ja, wie ich die Schule nachgeholt habe, habe ich, Entschuldigung. Jetzt hast du den Faden verloren. Ja, genau. Nee, ich komme jetzt. Also, wie ich die Schule gemacht habe, habe ich direkt eine Ausbildung gehabt. Ja. Als Fachlehrerin. Ja. Und? Aber das hat, nee, Quatsch, ich wurde dann halt in der Probezeit krank. Ja. Das heißt, ich hatte mit Magenproblemen, ich habe auch eine Magenspiegelung bekommen. Ja. Und dann wurde ich halt leider gekündigt. Und hast dann nicht was Neues? Kann man das nicht eigentlich auch als Ausbildungsberuf machen, Kraftfahrer? Ja, ne? Ja, aber dann fehlt mir halt der B-Führerschein. Hm. Mann, du bist 21. Irgendwie muss es doch einen Weg geben. Ja. Wie lebst du denn sonst so? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast eine Freundin? Ja. Und fährt die mit dir zusammen Bus? Leider nicht, ich bin nicht so begeistert. Aber dann bleibt ja nicht mehr viel Zeit für die Freundin, wenn du so lange immer im Bus sitzt. Ja, die hat mir auch ein Ultimatum gestellt, dass ich entweder mit dem Bus fahren soll oder mit ihr zu tun haben soll. Würde ich an ihrer Stelle auch machen. Ja, verstehe ich auch. Deswegen habe ich das auch echt reduziert. Du hast denn deine Freundin kennengelernt? Ihr sagt bitte nicht im Bus. Habe ich damals, ja. Du hast die im Bus kennengelernt? Ja. Diese Freundin, die du jetzt hast? Nein, die jetzt nicht, nein. Eine andere Freundin mal? Ja. Und die du jetzt hast, wo hast du die kennengelernt? Im Internet. Ach so. Hm. Wenn so Samstag, Sonntag ist, bist du denn den ganzen Tag unterwegs mit dem Bus? Bitte? Wenn so Samstag, Sonntag ist, morgen, übermorgen zum Beispiel, bist du dann den ganzen Tag dann unterwegs? Das wäre ich, ja. Ja. Wenn ich gerade nichts anderes zu tun hätte. Ich habe ja auch mittlerweile, da die mir erzählt haben, dass ich arbeiten muss, habe ich mir direkt meinen Arschbacken bewegt, dass ich einen Job kriege. Ich bin jetzt auch bei der Aral-Tankstelle. Ah ja. Achso, und das würden die anerkennen, wenn du dann eine ganze Weile gearbeitet hättest? Ja, so 2 bis 3 Jahre. Ja. So, Dennis, ich finde das ein bisschen heftig und krass, was du mir da erzählst. Aber ich meine, da steckt ja doch eine große Leidenschaft hinter. Ja. Und wenn dein absoluter großer Traumberuf ist, nicht Deutschlands neuer Superstar zu werden, sondern Busfahrer, dann solltest du auch alles daran setzen, dass du das schaffst. Ja. Und deine Arschbacken, wie du es gerade gesagt hast, hochkriegen. Ne? Ja. So, aber du hast ja einen guten Anfang gemacht. Wenn du jetzt einen Job bei der Tankstelle hast, dann zieh das wirklich auch massiv durch. Ja, und hab ich auch. Und bleibe auch in Kontakt mit den Leuten da von der Busgesellschaft, oder wer immer das da ist, damit die wissen, der meint das ernst. Und dann haben wir hinterher irgendwie einen ganz, ganz tollen Typ an der Seite. Ich weiß nicht, ob das ein Suchtverhalten ist. Das ist sehr schwierig zu erklären oder zu deuten von außen. Mhm. Es ist ja offensichtlich eine Leidenschaft von dir. So wie manche Leute auch die Eisenbahn als Leidenschaft haben und das Fliegen. Es wird immer heikel, finde ich, wenn das andere Leben darunter leidet. Ja. Also insofern ist das Ultimatum von deiner Freundin richtig. Ja. Also du kannst ja deine Freude am Busfahren nach wie vor haben, aber du musst dich natürlich auch um deine Freundin kümmern. Ja, natürlich. Den Bus kannst du nicht küssen. Nee. So. Also da musst du schon ein bisschen. Kannst du das denn so ein bisschen runterfahren oder fällt dir das schwer? Es ist mir schwer gefallen, ja. Geht aber. Ja. Wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen müsste, lieber Dennis, du musst dich jetzt entscheiden zwischen dem Bus und deiner Freundin. Du kannst dich nur für eins entscheiden. Ja. Bitte entscheiden Sie jetzt, Dennis. Für meinen Schatz. Das ist doch süß. Das ist doch süß. Ich hoffe, dass dein Schatz zugehört hat. Ich hoffe mal auch, ja. Dennis, also ich glaube, du wirst der beste Busfahrer der Welt irgendwann sein. Ja, das sagen auch einige Busfahrer. Ich hab ja auch sogar schon selber Bus gefahren. Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Das, ach so, okay. Das darfst du wahrscheinlich gar nicht, ne? Nee, also das war schon erlaubt so. Extra auch mit Fahrlehrer. Ja, ach so, sowas sogar. Ja, ja. Das war ein cooles Gefühl, was? Ja, das kann man sagen. Lieber Dennis, also du wirst jetzt schön 2-3 Jahre arbeiten an deiner Tankstelle oder wo auch immer. Ja. Du hältst Kontakt mit den Leuten von der Busgesellschaft. Ja. Und du kümmerst dich um deinen Schatz. Mach ich. Ne? Und alles Gute dir und deiner Freundin. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Und wenn ich das geschafft habe, melde ich mich nochmal. Bin ich sehr interessiert. Okay. Bitte, bin ich. Freue ich mich drüber. Ja. Okay? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Marie-Louise, 49. Ja, hallo. Marie-Louise. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Um was geht's denn? Ja, also ich habe vor 2006 eine Brustamputation hinter mir. Hattest du Krebs? Ich hatte Brustkrebs, ja. Und bin aber geschieden seit vielen Jahren. Meine Familie hat das auch mit mir getragen, die ganze Krankheit. Es war auch alles in Ordnung. Du warst schon geschieden, als die Krankheit ausgebrochen war? Ja, genau. Aber mein Ex-Mann hat mich da gut mit begleitet und war auch an meiner Seite. Ja. Also ich war nicht alleine. Und jetzt habe ich halt im Internet einen Mann kennengelernt. Mhm. Und nächste Woche wollen wir uns halt auch treffen. Mhm. Und ich habe halt ein Problem, ihm zu sagen, dass ich als brustamputiert bin. Das weiß er noch nicht. Und also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, halt einfach. Wie lange habt ihr denn schon Kontakt miteinander? Na, so 8 Wochen, 10 Wochen. Ja. Habt ihr auch telefoniert schon? Ja, haben wir auch. Mhm. Und es geht auch manchmal so in sexuelle Themen rein. Und von daher weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Ne? Mhm. Bist du einseitig amputiert? Ja. Ja. Mhm. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Mann? Ach, wir verstehen uns so per Mail und Telefon sehr gut. Wir können uns gut unterhalten. Mhm. Wir haben auch irgendwie ein Faible so füreinander, dass ich also denke, da könnte auch ein bisschen mehr draus werden. Mhm. Ne? Ist er so ungefähr in deinem Alter? Er ist auch 49. Auch 49. Mhm. Mhm. Wohnt auch in deiner Umgebung? Genau. Ja. Und nächste Woche ist das Treffen? Ja, genau. Und da bist du ganz schön aufgeregt. Ja, und es kommt noch ein bisschen erschwerend hinzu, dass ich also auch eine Hüftkopfnekrose habe. Das ist wohl durch die Chemotherapie gekommen. Ja. Und ich müsste also auch im Laufe der nächsten Zeit neue Hüften bekommen. Ja. Hab da also auch Schmerzen und Probleme mit dem Laufen ein bisschen. Ja. Wobei das ja mittlerweile Routineoperationen sind, ne? Ja, das ist klar. Mhm. Aber es kommt natürlich jetzt für das Bild, was der Mann von mir kriegt. Ja. Es ist natürlich alles ein bisschen erschwerend, ne? Und ich war halt so im Internet, habe ich dann so angedeutet mit der Hüfte das schon mal. Mhm. Und ja, da hat er direkt gesagt, ach ja, muss man bestimmt keine neue Hüfte haben. Ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, woher, dass er so ad hoc da so reagiert hat, ne? Hat mich irgendwie ein bisschen schockiert dann im Moment. Ich hätte es natürlich aufgreifen können. Ja. Wie hast du da dann wieder zurückreagiert? Ich habe da gar nicht drauf reagiert. Vielleicht, ich glaube, wenn man so ein bisschen ängstlich ist, und das bist du ja im Moment, ist man auch super sensibel und legt jedes Wort auf die Goldwaage. Vielleicht hat sie das gar nicht so nee. Ich habe ein bisschen flapsig gesagt. Und genau. Ich nehme auch an, das hat er so ein bisschen scherzhaft in den Raum geschmissen einfach. Ne? Also, weißt du, Marie-Lisa, ich finde das keineswegs, dass du da Sorge haben musst, dass du da irgendwie jetzt dich minderwertig fühlst oder so. Wirklich nicht, weiß Gott nicht. Mhm. Was ich an deiner Stelle tun würde, ist, ich würde ihm da relativ schnell rein Wein einschenken, damit du dir auch deine Hemmungen und deine Angst nimmst. Ja. Und vor allen Dingen kannst du sehen, was das für ein Typ ist. Wenn der dann zurückschreckt, kannst du ihn eh vergessen, dann brauchst du deine Zeit gar nicht mit dem zu verschwenden. Ja, sicher, das sage ich mir immer, aber irgendwo ist es ja auch schön so und ja, man hofft ja auch, jemanden wieder kennenzulernen und wieder Liebe zu haben. Klar. Aber noch viel schöner ist es ja, wenn man weiß, dass der andere einen wirklich, wirklich so annimmt, wie man ist. Ja, ja. Noch ist es ja nicht, weiß er ja noch gar nicht alles so über dich. Nee, das stimmt. Im Grunde genommen weiß er ja das Wichtigste eben nicht, ne? Ja. Also, weißt du, mit der Hüfte würde ich mir überhaupt keinen Kopf machen. Also, das ist ja nun wirklich gar nichts. Und das andere, das muss man aussprechen. Und es gibt so viele Männer, die oder so viele Paare, die sich damit arrangieren und wo das gut, wunderbar funktioniert, wo das gar kein Problem ist. Ich glaube, das Problem ist immer, wenn man das lange für sich behält, wenn man es nicht ausspricht. Ja, das ist auch, ich weiß auch gar nicht, wie ich davon anfangen soll, ne? Ach, Marie-Lise, wie schnell hast du es mir gerade gesagt? Direkt. Ja, so, aber zack, und ich wusste es sofort. Ja. Und so musst du es bei ihm auch machen. Ich würde gar nicht lange um heißen Brei rumreden. Mhm. Denn ich, Meinst du, ich soll es ihm vielleicht jetzt schon vorher mailen oder bevor wir uns treffen? Oder beim persönlichen Gespräch? Ja, kannst du es ja im persönlichen Gespräch sagen. Ich finde das persönlich eigentlich immer besser. Ja, das ist dann so, nein, ich würde es auch im persönlichen Gespräch sagen. Ja, ne? Ja. Also du bist schon ein bisschen verliebt bisher. Ja, es hat schon irgendwie ein bisschen gefunkt zwischen uns. Also, aber Bilder habt ihr ausgetauscht? Ja, Bilder haben wir ausgetauscht. Ja. Und er gefällt dir auch vom Foto her? Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Und er ist auch solo und... Ja, genau, er hat eine Beziehung hinter sich und... Ja, aber das ist eben so mein Hemmschuh jetzt. Kann ich verstehen. Aber den Hemmschuh wird man los, indem man es ausspricht. Mhm. Dann fällt eine große Last von dir, glaubst du mir? Weil ich habe auch keine Lust, eigentlich einen Aufbau machen zu lassen, weil das auch eine sehr aufwendige Operation ist. Ja. Und ich habe mir jetzt von vielen sagen lassen, wenn die den Brustmuskel, also den Rückenmuskel drüberziehen oder die Bauchmuskulatur, dass das erhebliche Probleme machen kann. Und ja, ansonsten bleibt nur die Geschichte mit Silikon aufzubauen. Ja. Und da weiß ich halt auch nicht so genau, ob ich das machen lassen soll, ne? Da kann ich dich überhaupt nicht beraten, aber was ich sagen kann, ist, dass du das nur tun solltest, wenn du es auch wirklich für dich willst. Du machst bloß nicht nur für einen Mann. Hm. Weiß Gott nicht. Wenn du dich so jetzt mit deinem Körper arrangiert hast und dich gut fühlst, dann ist es gut. Ich habe mich damit arrangiert. So, also ich brauche meine zweite Brust nicht, um glücklich zu sein. So. Und das andere, du hast recht, das ist wieder eine Operation, das sind wieder Risiken. Du hast genug schlimme Sachen schon hinter dir, da muss man sich das vielleicht auch nicht nochmal antun. Hm. Also da habe ich volles Verständnis für, wenn Frauen das dann so belassen. Das ist dann schon in Ordnung. Ja, und ich habe ja noch eine Brust. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts mehr hätte. Genau, und ja. Wie geht es dir denn gesundheitlich heute? Eigentlich gut. Gut. Ja, ich bin immer regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen jetzt gegangen. Und da war immer alles in Ordnung. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in Ordnung ist. Ne? Was für ein Glück. Was für ein Glück, auch nach so einer schweren Erkrankung. Ja, es war vor allen Dingen ein sehr aggressiver Krebs, den ich hatte. Es war ein inflammatorisches Karzinom. Mhm. Das war entzündlich und die Haut war mit involviert. Oh, das klingt übel. Und deswegen mussten die halt auch die ganze Brust entfernen. Mhm. Ne? Also, Marie-Louise. Ja. Dann schenkt dem Knaben mal rein Wein ein nächste Woche. Butter beide Fische. So, und ich hoffe sehr, dass das überhaupt kein Problem wird und du wirst dich danach noch freier und entspannter fühlen und sicher noch näher an ihn rangehen können, wenn er gut reagiert. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ne? Also toi, toi, toi für nächste Woche. Okay. Alles Liebe. Dankeschön. Viel Glück wünsche ich. Tschüss. Ja, tschüss. Andreas, 35. Hallo, Andreas. Ja, hi Jürgen. Andreas, um was geht's? Ja, es geht darum, eigentlich so um zwei Sachen. Ich bin stinkesauer auf meine Mutter und ich treffe morgen das erste Mal nach 30 Jahren meine Schwester. Oh, nach 30 Jahren? Du bist 35? Ja, ich bin 35, ganz genau. Fangen wir mit der Mutter mal an. Warum bist du stinkesauer auf die Mutter? Ja, ich bin stinksauer und nicht nur ich, meine Geschwister auch, meine anderen beiden. Wir sind stinksauer auf meine Mutter, weil die uns das 30 Jahre lang so ziemlich vorenthalten hat. Ach so. Dass wir noch eine Schwester haben, die adoptiert worden ist bei ihrer Geburt. Seit wann weißt du das denn? Wisst ihr das, dass es da noch eine Schwester gibt? Also obligatorisch ist das seit anderthalb Jahren ungefähr. Also so per Zufall habe ich das rausgekriegt. Oder das heißt Zufall. Und ach, du hast das rausgekriegt? Ja, genau, richtig. Weil, also ganz blöde, ich besuche meine Mutter so sporadisch, so alle 3-4 Monate mal. Und dann war ich halt da mit meiner Frau und meinen Kindern. Und da stand auf einmal ein fremdes Bild bei meiner Mutter im Schrank mit halt meiner Schwester und das wusste ich halt nicht und stand so zwischen uns allen und da habe ich... Moment, also mit der Schwester, von der du nichts wusstest? Ja, richtig, genau. Das stand einfach so mittendrin. Ein Bild von früher oder von... Nee, von heute. Von heute? Ach so. So wie sie heute aussieht. Ach. So, und also als erwachsene Frau. So, und ich fragte dann ganz normal... Wer ist das denn? Ja, richtig, ganz genau. Wer ist das denn? Und da sagt sie so ganz nebenbei, als ob es eigentlich das Normalste von der Welt ist, das ist seine Schwester. Ach. Ich sag, wie? Das müsstest du mir jetzt mal erklären, bitte. So, und da hatte sie nicht irgendwie Anstalten gemacht, mir das zu erklären. Und dann haben wir, also ich habe dann mit meiner Frau und meiner Familie zusammen ganz wütend, haben wir dann das Haus verlassen und haben uns da auch erstmal so ein halbes Jahr nicht mehr blicken lassen. Stopp mal eben. Also wenn ich mir das bei mir vorstelle, dass ich da ein Bild sehe und ich frage meine Mutter, wer ist das? Und die sagt, das ist deine Schwester, würde ich dir das gar nicht glauben. Richtig, ja, das habe ich auch erstmal nicht. Ich dachte auch erstmal, die macht einen Scherz mit mir. Ja, irgend sowas, ja. Aber du hast es dann geglaubt. Bitte? Aber du hast es dann doch geglaubt, oder? Ja, weil meine Mutter für so ganz komische Aktionen immer bekannt ist in unserer Familie und habe ich ihr das dann doch irgendwie abgenommen. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann das Haus verlassen von ihr, war auch gesauer, habe ich das auch zu merken gegeben und habe ich mich da so erstmal ein halbes Jahr nicht mehr gemeldet und habe mit meinem Bruder Kontakt aufgenommen, habe ihm diese Geschichte erzählt, der auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und da haben wir erstmal so Gras über die Sache wachsen lassen. Und wie gesagt, wir haben uns da nicht mehr gemeldet. Ja, sag mal, dieses Bild, das stand aber früher nicht da. Nein, das stand nie da, nein, nie. Heißt das denn, dass deine Mutter mit dieser Schwester dann auch erst in Kontakt gekommen war? Ja, richtig, ganz genau. Ich weiß jetzt durch meine Schwester, ich bin jetzt im Mailkontakt mit ihr und ich treffe sie ja morgen auch. Ja. Ich weiß von ihr, dass sie auf der Suche nach ihren Wurzeln und so weiter dann halt auf meine Mutter gestoßen ist. Ach so. Nach 28 Jahren, also das ist jetzt schon anderthalb, zwei Jahre her ungefähr. Ja. Und die dann auch Kontakt miteinander hatten, zuerst brieflich und dann auch persönlich. Mhm. Und ich weiß aus den Mails von meiner Schwester jetzt, dass das ziemlich unbefriedigend für sie gewesen ist und so weiter. Weil meine Mutter halt ein ziemlich blödes Verhalten an den Tag gelegt hat. Als die beiden Kontakt aufgenommen hatten. Richtig, ganz genau. Wieso hat denn deine Mutter, also nochmal zur Klarstellung, du hast noch einen Bruder, du hast zwei Brüder noch? Ja, ich habe eigentlich, also wir sind eigentlich zu sechst. Ach du insgesamt je. Sind drei Kinder adoptiert und von denen weiß ich aber von zwei Stück, von einer Schwester und einem Bruder. Das weiß ich. Zur Schwester haben wir gar keinen Kontakt. Die möchte das auch nicht mit uns Kontakt haben. Okay, also eine ganz, ganz große, etwas komplizierte Familie. Ja, richtig. Mhm. Richtig, sehr kompliziert. Warum hat deine Mutter diese Schwester damals weggegeben? Das wissen wir nicht. Die spricht nicht darüber. Ich bohre immer wieder, weil ich bin eine ziemliche Nervensäge. Mein anderer Bruder, der nimmt das so hin und hat sowieso keinen Kontakt mehr großartig zur Mutter. Und deine Schwester hatte mit der Mutter ja schon gesprochen. Richtig, ganz genau. Sie hat auch sehr gebohrt und gefragt, du, was ist, warum, genau, wieso. Das ist auch eine ganz normale Frage, finde ich. Hat nach ihrem Vater gefragt, hat sie keine Antwort drauf gekriegt. Und deswegen hat sie mir gesagt, dass dieses Gespräch, also dieses einmalige Treffen, da ziemlich unbefriedigend für sie. Ach so, man weiß auch gar nicht, ob dein Vater der Vater von deiner Schwester ist. Richtig, ganz genau. Das ist alles offen. Ja, das ist alles offen. Ganz genau. Das ist alles offen. Sie sagt es auch nicht, wer das ist. Okay. Und die Schwester ist wie alt jetzt? 30? Die ist jetzt, Moment, lass mich lügen, also ja, 31. 31. Mhm. 31. Mhm. Ja. Genau. Und die haben nur einmal Kontakt miteinander gehabt, die Mutter und... Ja, persönlich haben die einmal, also die haben sie einmal gesehen und getroffen auch, da ist sie hingefahren und hatten sich dann wohl auch großartig unterhalten. War bestimmt eine komische Situation, ich war nicht dabei. Mhm. Und ich weiß es auch nur von meiner Schwester jetzt, weil meine Mutter spricht gar nicht darüber. Immerhin hat sie ein Bild von der Tochter genommen und stellt das Bild da bei ihr in den Schrank oder wo immer. Das ja, wahrscheinlich steht. Hat sie es vorher schon da gehabt und hat es dann immer, weil es ein Überraschungsbesuch war, hat es dann wahrscheinlich immer wieder weggestellt. So, aber ich hab aber keine Ahnung, warum und wieso sie das gemacht hat. So, jetzt triffst du deine Schwester wann? Morgen. Morgen? Ja. Und ich hab die Hosen voll. Ja, das glaube ich. Wenn einem plötzlich so eine Schwester ins Haus schneit. Aber ihr habt ja nur schon miteinander telefoniert, das ist ja schon mal... Nein, überhaupt nicht. Wir sind nur per Mail. Ach so, ihr habt nur per Mail, da hatte ich nicht verstanden. Richtig, genau, sie hat mich sozusagen aufgespürt und hat mich dann auch direkt angeschrieben. Und wo trefft ihr euch? Draußen, irgendwo in der Kneipe oder... Ja, in einem Bistro morgen. In einem Bistro? Ja, richtig. Und wie erkennt ihr euch? Ja, ich habe ja ein Bild von ihr. Ach, du hast ein Bild. Ach, ja, klar. Sie hat auch eins von mir. Ja, ja, ja. Also, das ist so, dass wir uns über so eine Community haben wir uns getroffen. Also, so eine Internet-Community. Mhm. Hier Stay Friends und so weiter. Mhm. Und da hat sie mich halt angeschrieben. Da war auch ein Bild von mir drin. Und dadurch weiß ich jetzt nicht morgen, wie ich aussehe. Das ist schon spannend. Ja, das ist sehr spannend. Das ist sehr spannend. Aber da überwiegt doch die Freude, ne? Dass da jemand. Ja, natürlich. Ja, würde mich auch freuen. Ja, das auf jeden Fall. Und bei ihr auch. Sie ist auch ziemlich aufgeregt, weil sie eigentlich als Einzelkind bei ihren Eltern, Adoptiveltern aufgewachsen ist. Ja. Und, hat sie denn eine schöne Kindheit gehabt bei den Adoptiveltern? Ja. Das schon? Das auf jeden Fall. Gott sei Dank. Ja, ja. Wie war denn deine Kindheit bei deiner Mutter? Also nicht sehr schön. Nicht sehr schön? Nein, nicht sehr schön. Und so im Nachhinein, wie gesagt, wir sind sowieso ein halbes Leben lang schon stinkesauer auf unsere Mutter. Also wir Geschwister, die halt bei unserer Mutter geblieben sind und Was kritisierst du denn an deiner Mutter am meisten? Dass sie nicht offen ist. Und das war sie nie? Nein, das war sie nie. Hat sie dich früher auch geschlagen? Ja, das hat sie uns bei uns allen gemacht, ja natürlich. Ja, das heißt natürlich, aber das hat sie getan. Ja. Lebt der Vater auch noch? Mein Vater lebt auch noch, aber die sind geschieden seit 1975, deswegen ist das alles ein bisschen durcheinander und der lebt also am Bodensee unten. Ich habe den das letzte Jahr, das erste Mal nach 20 Jahren gesehen, mein Vater, auf Eigeninitiative, bin ich runtergefahren, war für mich sehr enttäuschend. Und wie viel Uhr ist morgen das Treffen? 10 Uhr morgen früh. 10 Uhr, schon so früh? Alter. Ja, natürlich. Das ist aber für Samstagmorgen schon relativ früh. Ja. Sage ich jetzt mal so, für die meisten natürlich nicht. Ja, aber das passt da uns halt gerade ganz gut. Wohnt denn die Schwester auch bei dir in der Stadt oder im Ort? Ja, das ganz Kuriose an der Sache ist, die wohnte 30 Jahre, 30 Kilometer nebeneinander wohnten wir. ist nicht so, dass wir irgendwie komplett durch Deutschland verstreut waren. Ja, ja. Circa 30 Kilometer neben uns wohnen sie. Und wahrscheinlich sind wir uns auch schon 30 Mal begegnet. Andreas, dann wünsche ich mal für morgen sehr viel Glück, dass das eine gute Begegnung wird. Und dass der Beginn einer neuen, engen, verwandtschaftlichen Beziehung da morgen ja, sein wird. Das hoffe ich sehr. Wenn schon das mit der Mutter gestört ist, dann, dass ihr Vincent, ihr beiden ein gutes Verhältnis bekommt. Ja, richtig. Ja, und das Problem ist, wir wissen auch gar nicht mehr, wie wir uns, also ich mit meinen Brüdern jetzt zum Beispiel, wir wissen gar nicht mehr, wie wir unserer Mutter gegenübertreten sollen, so in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob wir es so machen, wie wir es bis jetzt immer gemacht haben, ob wir damit am besten fahren oder... Also ihr habt es bisher so gemacht, dass ihr relativ zurückhaltend ihr gegenüber wart. Richtig, genau. Ja, ich meine... Ist es halt die Mutter und... Mal hier einen Anruf. Dann ist es wahrscheinlich auch nicht anders möglich, wenn sie nicht zugänglich ist und wenn sie sich so einmauert, dann geht's halt auch nicht anders. Dann ist es halt so, wie es ist. Und ich wäre natürlich an deiner Stelle auch sauer, wenn ich das von meiner Mutter nicht erfahren hätte, so etwas. Klar, finde ich verständlich. Also bitte? Nein, ist okay. Ich wollte dir für morgen viel Glück wünschen, Andreas. Ja, danke. Und schönen Gruß an deine neue Schwester. Ja, das werde ich machen, auf jeden Fall. Alles Gute. Dir auch. Schöne Sendung noch und ich hätte gerne ein Autogramm, wenn es geht. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Prima, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Trixi, 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Trixi. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe ein großes Problem mit meinem Lebenspartner. Und zwar am 8. Mai sind wir jetzt 12 Jahre zusammen. Mhm. Und am 10. Juni jährt sich der Tag, das 9. Mal, dass wir nicht mehr zusammen schlafen. Und ich fasse nochmal zusammen, ihr seid 12 Jahre zusammen und hab so gut wie 9 Jahre nicht mehr miteinander geschlafen. Richtig. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, nein. Und ich habe schon oft versucht, mit ihm zu reden und habe auch gefragt, was los ist, ob irgendwie was ihn an mir stört oder sonst was. Aber dann guckt er mich da nur großartig an und kann darauf nichts erwidern. Sagt gar nichts. Nee, soweit gar nichts. Und dann nimmt er seine Taste und geht in sein Computerzimmer und dann war es das. Und so geht es immer und immer wieder. So geht es immer und immer wieder. Ich meine, auf der anderen Seite ist es so, ich bin seit letztem Jahr, Juni, bin ich sehr krank. Und er ist für mich da in jeder Situation. Mhm. Was für eine Erkrankung hast du? Bitte? Was für eine Erkrankung hast du? Ich habe Brustkrebs und habe also seit letztem Jahr, kann ich also seit dem Juni nicht mehr gehen. Mhm. Das heißt also, praktisch jetzt nur noch die Schritte von hier zum Klo. Und dann auch zum Arzt noch, aber so großartig jetzt, was wir sonst gemacht haben, dass wir dann Flohmärkte besucht haben und so weiter, das geht nicht mehr. Dass du nicht mehr gehen kannst, ist eine Folgeerscheinung oder Begleiterscheinung des Brustkrebses? Nein, das ist eine Erscheinung. Der Arzt hatte mir letztes Jahr ein falsches Medikament, also ein falsches Antibiotikum beschrieben. Und das hat also so Blasen auf den Beinen ausgelöst, die alle wässrig wurden. So, und das ist, die Krankheit nennt sich Vaskulitis. Ja. Und wie gesagt, also es ist einfach so, ich habe dann auch unter der Ferse habe ich ein relativ großes Loch. Oh. Und da ist natürlich das Auftreten, das macht mir große Schmerzen. Verstehe. Wie ist denn der Stand der Dinge mit der Erkrankung des Krebses? Da habe ich jetzt heute noch mit meiner Frauenärztin gesprochen. Also der letzte Befund von der Mammographie von letzter Woche ist also OB, also ohne Befund. Mhm. Und das ist ja schon mal sehr positiv. Das ist schon mal sehr positiv, ja. Ja. Also trotz dieser Erkrankungen und der Beschwerlichkeiten, die damit verbunden und der Belastungen, die damit verbunden sind, beschäftigt dich schon dieses Thema der Sexualität durchaus. Richtig. Mhm. Ich meine, ich liebe ihn und er sagt mir auch, dass er mich liebt, aber er hat, wie gesagt, keine Erklärung dafür oder kann es mir nicht sagen. Das finde ich immer so schlimm, wenn Partner oder Partnerinnen den Mund nicht aufkriegen und das nicht klar sagen. Ja. Natürlich gibt es eine Begründung. Ja. Natürlich gibt es eine. Irgendeine gibt es. Und wenn man die ausspricht, das ist vielleicht dann nicht gerade sehr schön, aber man weiß, woran man ist, wenn der andere das... Warst du in all diesen Jahren deinem Partner treu? Ja, auf jeden Fall. Ist er dir treu? Auf jeden Fall. Da bist du dir ganz sicher? Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Also ist so, ich hatte, vorher war ich in einer 20-jährigen Ehe gewesen, aus der ich dann weggegangen bin, ja. Weil es mit meinem ersten Mann nicht geklappt hat. Und er hier ist der Bruder von meinem ersten Mann. Ach so. Und also es war am Anfang, die ersten 3 Jahre, die waren wunderschön gewesen. Ja. Ne, und dann ließ das so peu à peu nach? Nein, abrupt. Abrupt? Ach so. Abrupt. Es war so der 10. Juni im Jahr 2000. Da hatten wir noch das letzte Mal richtig schönen Sex gehabt. Mhm. Und es war wirklich schön gewesen. Und du hast überhaupt keine Erklärung, warum das abrupt aufgehört hat? Überhaupt nicht. Ich habe jetzt also nicht irgendwie, ich war immer schon etwas korpulenter. Mhm. Und er hat mich so, ich meine, wir kennen uns jetzt schon seit über 30 Jahren. Das heißt, er hat dich ja so genommen auch, ne? Er hat mich so genommen. Mhm. Ne? So, wo bleibt deine sexuelle Sehnsucht? Befriedigst du dich selbst? Nein. Ach, warum nicht? Nein. Da weiß ich nicht, ob mich da irgendwie meine Erziehung dran hindert oder was, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein kleines Tabuthema für mich. Aber er macht es doch bestimmt bei sich, oder? Glaube ich nicht. Glaubst du auch nicht? Nee, glaube ich nicht. Also bevor wir zusammengekommen sind, da hatte er so, ja, Moment, wie alt war er da? Was ist er, 48 oder 37? Und da hatte er also auch jahrelang keine Freundin und nichts gehabt. Mhm. Ne, und also... Ja gut, keine Freundin haben heißt ja nicht, dass er sich nicht selbst befriedigt. Richtig. Also weißt du, wenn der Mann körperlich gesund ist, also wenn er keine Impotenz, keine Potenzstörung hat, könnte ich wetten, dass der heimlich onaniert. Und wenn das schon so kompliziert bei euch läuft, dann würde ich es an deiner Stelle aber auch mal anfangen, dass du zumindest schon mal da ein bisschen Spaß mit dir alleine hast. Das ist schon mal besser als nix. Ja, aber ich im Moment durch die ganze Krankheit und so weiter, wie gesagt, da bin ich im Moment... wie soll ich das jetzt sagen? Also denke ich ja erstmal überhaupt nicht dran. Aber andererseits schon. Deswegen rufst du mich ja an, weil du keinen Sex mit deinem Mann hast. Richtig. Und wie gesagt, also ich hatte mir jetzt gesagt, weil ich kenne die Sendung jetzt seit leider erst seit November letzten Jahres. Ja. Und habe ein sehr großes Vertrauen zu dir, weil ich also merke, wie du mit den Leuten redest und so weiter, sehr ruhig und auch die Ratschläge, die du gibst. Und wie gesagt, also ich habe mich noch auch mit meiner Freundin noch nicht so öffnen können, dass ich da mit ihr so drüber gesprochen habe. Mhm. Und also das freut mich, dass du so viel Vertrauen hast. Das freut mich wirklich sehr. Aber du hast dich ja nun mit diesem Thema Sexualität, fehlende Sexualität, hier an uns gewandt. Ja. Du würdest schon gerne mit deinem Mann schlafen. Das auf jeden Fall. So. Dann fände ich, da das im Moment nicht geht, finde ich, dass du dir das durchaus auch gönnen kannst, dass du mit dir alleine erstmal ein bisschen Spaß hast. Da macht man nichts falsch und nichts Schlimmes. Und das ist. Hast du das denn früher schon mal gemacht? Nein. Noch nie? Du hast dich noch nie selbst befriedigt? Nein. Ist das weil so? Ich hatte immer ein gutes Sexleben gehabt. Ja. Und auch mit meinem ersten Mann. Ja. Und da kam mir auch nie der Gedanke, dass ich das, dass ich mich da selbst befriedigen wollte. Hast du mit deinen Männern, die du hattest, da hast du einen Orgasmen auch erlebt? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Also das wäre jetzt erstmal ein spontaner Tipp an dich. Fang mal an. Versuch, teste mal ein bisschen. Vielleicht findest du daran ja Gefallen. Ja. Aber eine Dauerlösung ist das ja nicht. Nein. Die Frage ist jetzt, wie bringt man euch beide ins Gespräch? Ja, das ist die große Frage, wenn er nicht den Mund aufmacht. Ich habe mir schon gedacht gehabt, ich stelle dir mal so ein, zwei Kästen Bier hin, dass er sich dann mal betrinkt und dass er dann vielleicht im betrunkenen Zustand, dass er dann näher geht und dann eventuell mit der Wahrheit rausrückt. Ja, Trixi, ich finde, wenn ihr einen guten Kontakt miteinander habt, finde ich, kannst du auch noch ernster und noch strenger an ihn herangehen, dass du ihn einfach wirklich in aller Ernsthaftigkeit bittest, mit dir darüber zu sprechen. Wenn er selbst irgendwie wirklich nicht so richtig weiß, was los ist, dann ist der erste Gang zum Urologen, dass er sich erstmal durchchecken lässt, ob er gesund ist. Mhm. Mach ihm einfach klar, dass das für dich als Ehefrau und auch in einem vertrauensvollen Verhältnis wichtig ist, dass man auch über solche Sachen klar spricht, weil du es vermisst. Das ja. Sag ihm so klar, sag es ihm mal nochmal klar. Und wenn das alles nichts nutzt, dann schlage ihm vor, dass ihr zusammen mal zu einer Eheberatung geht. Also ich muss eines sagen, also es klingt jetzt lächerlich, was ich jetzt sage, aber ich bin auf unsere Katze bin ich so ein bisschen eifersüchtig, und zwar folgendes: Wenn wir abends hier vorm Fernseher sitzen, wir sitzen nebeneinander in zwei Sesseln und die Katze liegt auf der Fensterbank direkt daneben und dann schmust er mit ihr und tut und macht und so weiter. Und da habe ich auch voll oft schon gesagt, ich sag, wäre schön, wenn du das mir auch mal wieder zukommen. Achso, es gibt also nicht nur keinen Sex zwischen euch beiden, sondern er geht auch gar nicht zärtlich mit dir um. Nein, also wie gesagt, also ich habe manchmal Tiefs und so weiter und möchte auch gerne meinen Arm genommen werden. Und das meine küsst mich und alles, aber wie gesagt, jetzt richtig in den Arm nehmen und so weiter, richtig, ist einfach nicht. So, Trixie, das Gespräch suchen, ganz ernsthaft und ihm das wirklich massiv klar machen, dass dir das sehr am Herzen liegt, das ist das eine. Das andere ist, da würde ich dich gerne jetzt mit meiner Psychologin nochmal verbinden, die gibt dir mal die ein oder andere Adresse, eine Beratungsstelle dir an die Hand. Dann kannst du überlegen, ob ihr da zusammen hingeht. Vielleicht gehst du auch mal da einmal alleine hin, dass so ein bisschen was in die Gänge kommt, was diese Thematik anbelangt. Ja, das wäre sehr lieb. So, dann legst du bitte auf und du wirst von Magdalena, das ist meine Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Alles klar, ich bedanke mich recht herzlich. Dir wünsche ich von Herzen alles Gute und vor allen Dingen auch gute Gesundheit und alles Liebe einfach. Ja, danke schön. Tschüss. Und alles Gute noch weiter für die Sendung. Sehr nett, vielen Dank. Tschüss. Ja, danke schön, tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit der Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo. Hallo, 21. Genau, 21. 21. Um was geht's, Sarah? Ja, ich habe heute ziemlich Scheiße gebaut. Was ist geschehen? Ja, also ich war mit meinem Ex-Freund ganz lange zusammen und wir haben auch zusammen gewohnt. Und es hat aber einfach nicht mehr funktioniert, so kurz vor Weihnachten schon. Und ich habe jemanden anderen kennengelernt, habe mich von meinem Ex-Freund getrennt. Ja. Und und heute bin ich mit meinem Ex in die Kiste. Heute bist du mit dem Ex in die Kiste. Du bist mit dem Neuen schon zusammen und bist mit dem Ex in die Kiste. Warum bitte sehr? Ja, ich weiß es nicht. Der war hier zum Spieleabend. Ja. Mein Bruder war auch hier, weil mein Bruder sehe ich nicht so oft. Und die beiden, die verstehen sich super gut. Und dann habe ich gedacht, wir machen Spieleabend zusammen. Ja, und mein Bruder ist dann schon ins Bett. Ja, und dann haben wir miteinander geschlafen. Und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen. Das ist also gerade passiert, ne, sozusagen. Ja. Und er ist jetzt weg. Ja. Er ist weg. Mensch, sag. Mann, von wem ging die Initiative aus? Ja, irgendwie von beiden. Wie empfindest du, bist du denn in deinen neuen Freund sehr verliebt? Ja, also ich habe schon Schmetterlinge im Bauch, wenn er da ist. Und die Sache mit dem alten Freund, mit dem Ex-Freund, wenn es so in ein paar Sätzen zusammenfasst, warum habt ihr Schluss gemacht? Ja, weil ich gedacht habe, dass ich ihn nicht mehr liebe. Also wir haben kaum noch Zeit miteinander verbracht. Und ich war immer weg, weil ich nicht mehr ausgehalten habe, irgendwie mit ihm in der Wohnung. Also er hat nichts gemacht, aber ich habe einfach irgendwie seine Nähe nicht ertragen, ich weiß es nicht. Ist es denn sicher, dass du ihn nicht mehr liebst? Das ist ja das Problem. Ja, es gibt ja noch viele andere Varianten. Kann ja sein, dass du ihn nicht mehr liebst, aber dass du ihn einfach sexuell attraktiv noch findest. Das ist ja das, ich weiß es nicht. Also wenn er da ist, ich denke überhaupt gar nicht so an ihn. Als du heute mit ihm geschlafen hast, was hast du währenddessen gedacht? Irgendwie gar nicht. Also, hast du es denn genommen? Es war schon schön auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich das so schön fand, weil es halt schon so oft passiert ist, weil wir halt schon so lange zusammen waren. Ja. Oder, ne? Und direkt, direkt danach, weil du ihn vermisst? Ja, ich weiß es nicht genau, ob es wirklich daran liegt, dass ich ihn vermisse. Oder aber du denkst doch gar nicht so oft an ihn, hast du gerade gesagt. Nee, das stimmt. Und mit deinem neuen Freund kommst du auch so im Alltag auch sehr gut aus? Ja, jetzt sind wir ja noch nicht so lange zusammen. Nur gut, aber es ist alles schon Schmetterling im Bauch und ihr macht gerne was zusammen. Ja. Und es ist auch ein netter und attraktiver Bursche. Auch, ja. Ja, also die macht der Sex mit ihm auch Spaß? Nee, wir haben noch gar nicht miteinander geschlafen. Ach so, ihr habt noch gar nicht miteinander geschlafen. Nee. Ihr lasst euch... Weil normalerweise brauche ich für sowas immer ganz viel Zeit und das war mir einfach noch irgendwie so zu früh nach einem Monat. Mensch, Sarah, da hast du aber jetzt richtig Scheiße gebaut. Ja, aber richtig. Aber so richtig volle Kanne. Du bist in so einer Verliebtheitsphase und gehst mit dem Alten nochmal in die Kiste. Mann, als es genau gerade vorbei war, wie hast du dich denn da gefühlt? Ich weiß es nicht. Also ich hatte gar nicht so den Trennungsschmerz oder so. Es war nee, vorhin, als der Sex gerade vorbei war. Ach so. irgendwie total schlecht. Total schlecht. Also ich habe ihn dann direkt rausgeschmissen und habe gesagt, du musst jetzt gehen. Was machen wir also jetzt? Also mir geht's nicht gut dabei. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das... Natürlich, also ich bin so ein ehrlicher Mensch, ich werde es bestimmt meinem Freund erzählen, aber der wird mich dann verlassen, auf jeden Fall. Ja, ist ja noch nicht sicher. Das kommt so an, wie du es erzählst. Du musst eine klare Haltung haben. Du musst für dich klar entscheiden, ich will mit dem Ex wirklich nichts mehr zu tun haben. Das kommt ja immer wieder mal vor, dass man nochmal mit dem Ex nochmal irgendwie was hat. Das kommt in den besten Kreisen vor. Das kann immer wieder mal geschehen. Aber wichtig ist, was du für eine Haltung hast. Dass du klar sagst, ich will mit dem nicht mehr zusammen sein, ich liebe den nicht mehr. Und das war ein einmaliger Ausrutscher. Wenn du das für dich erstmal so ganz wirklich geklärt hast und für dich entschieden hast, das wird nie wieder vorkommen. Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht so. Also ich weiß es nicht. So. Also jetzt, was ist so das Problem? Das musst du natürlich... Also ich denke nicht an ihn, ne? Aber wenn er dann da ist, halt mich ist schon schön, dass er da ist. Ja, okay, dann triffst du dich halt nicht mehr so oft mit dem. Oder gehst ihm aus dem Weg. Also du musst schon eine klare Haltung entwickeln. Sonst ist es ja verständlich, dass dein neuer Freund auf Distanz geht. Ja. Wenn du ihm glaubhaft vermittelst, dass es, glaube ich, nur einmal so ein Ausrutscher war und aber letztendlich dein Herz bei dem Neuen ist, ich glaube, dann kann man das auch verzeihen. Wenn du aber so rumeierst, dann wäre ich als neuer Freund da auch sehr, sehr gewarnt. Versuche mal erstmal für dich eine Haltung zu finden. Ja. Wenn du die Haltung gefunden hast, wenn das ganz klar ist, dann beichte. Ja. Du sagst, du kannst es eh nicht verschweigen und du musst ihm die Wahrheit sagen. Ja. Weil du sonst ein zu schlechtes Gewissen hast für eine neue Beziehung. Ja, das stimmt, ja, so. Das kann ich nicht. So, jetzt lass mal das alles ein bisschen wirken. Morgen lass mal alles so auf dich wirken und geh in dich und entscheide genau, was du willst. Und dann, und dann geht's weiter. Jetzt muss ich Schluss machen, weil meine Sendung vorbei ist. Ja. Alles Gute, viel Glück, Sarah. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Und jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag.